bist du wieder. Du rufst mal an. Hallo, wie geht's dir? Dann erzähl mir mal. Du sagst, du weißt nicht weiter. Du sagst, mir geht's nicht gut. Du sagst, ich soll was tun. Das würde ich gerne tun. Doch ich kann nicht. Denn keiner kann dir helfen. Denn nur du ganz allein. Denn nur du ganz allein. Ich bin nicht dein Heiland. Und ich bin auch nicht dein Jesus Christus. Ich bin nicht die Antwort. Ich sterbe mich und nicht dein ganzes Leben. Ich bin ein Messias. Und ich kann dir Lösung nicht mehr geben. Ich hab eine Meinung. Entscheiden musst du selbst. Da bist du.